Aus Anlass des 53. Jahrestages des Arbeitsbeginns von Genossen Kim Jong-il im Zirkel der Partei der Arbeit Koreas fanden jüngst in Ungarn und Österreich Seminare und in Angola Vorträge statt. Auf den Veranstaltungen, an denen Persönlichkeiten verschiedener Kreise und Massen in diesen Ländern teilnahmen, schätzten die Redner Kim Jong-il als einen hervorragenden Politiker, der die Partei der Arbeit Koreas zu einer mächtigen Partei aufgebaut hatte und unvergleichlichen Heerführer hoch. Die Partei der Arbeit Koreas mit Herrn Kim Jong-un an der Spitze, so betonten sie, werde unter dem Banner des Kim Il-sung-Ismus, Kim Jong-il-Ismus für den Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates, die Wiedervereinigung des Vaterlandes und die Verwirklichung der Souveränität in der Welt voller Energie voranschreiten.